Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Pink Floyd, die frühen Jahre. Zu Beginn dieser zweiten Stunde eben ein Stück aus dem ersten Pink Floyd Album The Piper at the Gates of Dawn. Hier in Deutschland auch bekannt als Erkennungsmelodie für den ARD Brennpunkt. Ich sagte es vorhin, Pink Floyd spielten seit Ende 1965 in der Besetzung Syd Barrett, Roger Waters, Rick Wright und Nick Mason. Im Jahr 66 erspielten sie sich durch viele Live-Konzerte den Ruf als die Band des Londoner Underground. Sie verkörperten praktisch die Gegenkultur, kleideten sich schon ein ganzes Jahr früher so schrill und extravagant, wie es dann irgendwann 67, 68 allgemeine Mode wurde. Stichwort Carnaby Street und andere Stätten des Konsums. Sie hatten bei Live-Konzerten als erste eine Art psychedelische Lightshow, farbiges Licht, davor zerfließende Flüssigkeiten in Folien, in der Musik lange Improvisationen, Soundeffekte. 1967 konnten sie die kommerzielle Ernte einfahren. Ihr Debütalbum kam gleich in die Top 10 und die zweite Single bis auf Platz 6. Das war im Juni 1967. Aufgenommen wurde die Musik von Norman Smith in den Londoner Abbey Road Studios. Smith hatte vorher für die Beatles gearbeitet und als Hausproduzent der gemeinsamen Plattenfirma EMI war er quasi Pink Floyd zugeteilt worden. Die vier waren zu der Zeit nicht gerade die besten Musiker. Im Studio ging es teilweise dilettantisch bis chaotisch zu, aber Norman Smith brachte das Ganze doch in eine hörbare und erfolgreiche Form. See Emily Play. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Gown that touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Thank you. Floyd der frühen Jahre, das ist auch die Band im Übergang von Syd Barrett, Hauptstückeschreiber und Gitarrist, zu Dave Gilmour, Kumpel aus alten Zeiten in Cambridge. Für ein paar Wochen, Anfang 1968, traten Pink Floyd zu fünft auf. Dann, das klappt aber überhaupt nicht, schließlich verließ Barrett endgültig die Band und startete eine Solokarriere. Nicht besonders erfolgreich, aber einflussreich in der Mischung aus Eigensinn und Verspieltheit. Lieder seiner Solo-Alben wurden immer wieder neu gecovert. Die TV-Personalities sangen in den 80ern I Know Where Syd Barrett Lives. Er war lange Jahre eine Art personifiziertes Rätsel englischer alternativer Popmusik. Der Rückzug des einstmals bewunderten Kopfes der frühen Pink Floyd. Mitte der 70er besangen die inzwischen zu Weltstars gewordenen Gilmour, Waters, Wright und Mason ihren einstigen Frontmann Shine On You Crazy Diamond auf dem Album Wish You Were Here. Eben zwei Stücke nach See Emily Play, geschrieben von Syd Barrett, mit Syd Barrett natürlich, Set the Controls for the Heart of the Sun, vom zweiten Album ohne Barrett, geschrieben von Roger Waters. Der übernahm nun zunehmend das kreative Kommando zusammen mit Dave Gilmour, dem neuen Gitarristen. Jetzt kommt was ganz Rares in ziemlich schlechter Qualität. Eine zurückgezogene Single vom Oktober 1967, ein typischer Barrett-Song, viele Jahre später neu aufgelegt von The Jesus and Mary Chain, hier aber im Original von Pink Floyd, Vegetable Man. In yellow shoes, I get the blues. So I walk the streets with my plastic feet. With blue velvet trousers make me feel pink. There's a kind of stink about blue velvet trousers in my paisley shirt. I look a jerk and my turquoise waistcoat is quite out of sight. But oh, oh, my haircut looks so bad. So I change my gear and I find my knees and I cover them up with the latest cut. And my pants and socks, some points in a pot fit. Don't take long to buy dialogue socks. The watch, black watch, my watch with a black face and a date. just ain't anywhere. Vegetable. In der ersten Stunde habe ich schon etwas aus Pink Floyd Filmmusiken gespielt. Auch in den frühen 70ern veröffentlichten sie noch einmal ein Soundtrack-Album 1972, Obscured by Clouds. Musik zum Film La Vallée, ebenfalls des Regisseurs Barbet Schröder. Für dessen Film More hatten sie einige Jahre vorher schon die weitgehend improvisierte Filmmusik aufgenommen. 1969 war das, daraus eben das sogenannte Main Theme, Hauptthema, und gleich noch einmal Filmmusik, ebenfalls 1969 eingespielt. Zabriskie Point von Michelangelo Antonioni. Ursprünglich wollte er den gesamten Soundtrack von Pink Floyd einspielen lassen. Schließlich blieben aber nur 3 Tracks. Die übrige Musik kam unter anderem von den amerikanischen Gruppen The Kaleidoscope, Grateful Dead und den Youngbloods. Hier aus Zabriskie Point, Pink Floyds Come In Number 51, Your Time Is Up. Das ist eine Art Neufassung von Careful With That Ex Eugene. Das hatten wir vorhin im Programm. In der Originalversion Ende 68, hier neu mit anderem Titel aus Zabriskie Point Ende 69. Thank you. black and everything shines. Across the stream with wooden shoes, bells to tell the king the news, a thousand misty riders climb higher once upon a time, wandering and dreaming, the words had different meanings. Jeff Beck als der neue Pink Floyd-Gitarrist. Das wurde von ihren Managern Peter Jenner und Andrew King kurzzeitig ernsthaft in Erwägung gezogen, ehe Gilmour den Job übernahm im Frühjahr 68. Eben das Matilda Mother war noch typisch und original Syd Barrett-Machart. Jeff Beck liegt da doch ziemlich weit weg. Und Dave Gilmour sollte sich ja auch als viel besserer Songschreiber herausstellen, als Beck es je war. Und Gitarre konnte und kann Dave Gilmour auch spielen. Nochmal zurück zur Filmmusik zu Moore, diesmal der Crying Song. Roll and roll. ungewohnt flott, ungewohnt country-esque für Pink Floyd. Nochmal aus dem Soundtrack zu Zabriskie Point. Dave Gilmour hat sich später darüber gewundert, dass Antonioni ausgerechnet das aus den Pink Floyd-Aufnahmen herausgepickt hatte. Viele amerikanische Bands hätten seiner Meinung nach genauso gut oder viel besser so etwas hinbekommen. Stattdessen blieben viele Minuten anderer typischer Floyd-Stücke unbenutzt im Schrank. See Emily Play blieb Pink Floyds größter Hit in den frühen Jahren. Danach, nach Barretts Ausstieg, klappte es überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen Hitparadenplatzierungen. Auch nicht mit diesem hier, komponiert von Keyboarder Rick Wright. It would be so nice. Good, then I guess it should. You're the Auch mit diesen beiden Stücken bewegten wir uns wieder bei einem Grundthema der frühen Pink Floyd mit Barrett, eben Bike vom Debütalbum 1967, The Piper at the Gates of Dawn. Davor ohne Barrett, das heißt, nachdem er sich buchstäblich von allen und allem entfremdet hatte und nicht mehr in der Lage war zu spielen, aufzutreten, aufzunehmen. Die Meinungen, wie groß der Anteil von LSD tatsächlich hierbei war, gehen auseinander. Ich kann das auch nicht beurteilen. Also vor Bike eben ohne Barrett, it would be so nice. Und ganz bis zum Schluss jetzt noch was ganz Ungewohntes, wenn man an Pink Floyd Musik denkt, nämlich eine Blues Jam Session aus dem lange unveröffentlichten Aufnahmen zu Zabriskie Point, aus diesem Schrank mit den verschlossenen Outtakes, Material, das keine Verwendung fand im fertigen Film. Vielleicht nicht besonders inspiriert, aber auch das war in Pink Floyd Ende 1969 im Übergang von der frühen psychedelischen Phase, zunächst wesentlich geprägt durch Syd Barrett, dann mit dem Einstieg Dave Gilmours, aber noch nicht so recht entschieden, wohin die Reise gehen sollte. Auch das Album von 1970, Atom Heart Mother, war noch unentschieden zwischen orchestralem Rock und leichteren Songs. Erst Metal, ein Jahr später, war ein wirklich neues, zusammenhängendes Album. 1973 folgte dann das Erfolgsalbum Dark Side of the Moon, aber all das sind andere Geschichten, war nicht Gegenstand dieser Sendung über Pink Floyds frühe Jahre, 1967 bis 1969. Das war der Soundcheck für heute. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht.